Wir haben bis jetzt die ganze Zeit darüber geredet, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ich glaube an Allah. Ja? Da haben wir diese Sache erklärt, was Al-Imanu Billahi bedeutet. Wir haben auch gleich mit dem Thema, normalerweise ist das nicht üblich, aber wir machen das inshallah ta'ala, um ein bisschen das Interesse zu wecken bei den Brüdern inshallah ta'ala. Auf diese Art und Weise habe ich das noch nie gesehen. Deswegen machen wir das. Damit die Brüder, die zum Vortrag kommen, sagen sie, so habe ich das noch nicht gesehen. Ja. Weil wenn man fragt, was sind die Erkanul Islam, Erkanul Iman, Afwan, ja. Erkanul Iman, oder manche sagen Shurutul Iman, Iman Shartesi, auf Türkisch, gell? Ja, jemand kommt und sagt, Amen tu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa liyumil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharri. Und dann, wenn du fragst, okay, was bedeutet Amen tu billah? Ich glaube an Allah. Er steht da wie ein Schaf und kann dir keine Antwort geben. Deswegen haben wir inshallah ta'ala diese Art ausgesucht, inshallah ta'ala, dass wir, und wir sind noch immer bei Amen tu billah. Damit haben wir begonnen. Wir haben bei diesem Thema, damit haben wir begonnen. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt als erstens die Arten von Tawhid. Die drei Arten von Tawhid. Wer Tawhid nicht kennt, glaubt nicht an Allah. Wer Tawhid nicht verwirklicht, ist ein Kafir und glaubt nicht an Allah. Nummer zwei, was haben wir gelernt? Erkan, Erkanu la ilaha illallah, die Säulen. Zwei Stück. Der Shahada, wie sagt man Shahada? Oder? Glaubensbekenntnis. Die zwei Säulen der Shahada. Haben wir auch gelernt. Erster Teil, zweiter Teil. An-Nafi wal-Ithbat. Könntest du dich erinnern? Dann haben wir gelernt, die Schurut, die Voraussetzungen. Die Voraussetzungen der Shahada. Das sind die sechs, gell? Die sieben, gut. Und ihr habt das gut gelernt. Wenn ihr das nicht gelernt habt, dann seid ihr keine Muslime. So, einfach, Alhamdulillah. Die Religion ist leicht. Ja? Gut? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ihr habt sie gelernt und ihr habt sie verwirklicht. Was bedeutet verwirklicht? In Tat umgesetzt. In Bezug auf diese zwei Säulen der Shahada, An-Nafi wal-Ithbat, das hier und das da. Ganz besonders das. Dazu werden wir inshallah ta'ala, dann später inshallah ta'ala, wenn wir damit fertig sind, ein anderes Thema begonnen. Welches Thema passt zu diesem La ilaha? Al-Shirk wa anwa'uhu. Shirk und seine Arten. Und das kommt inshallah ta'ala danach. Al-Muhim, habt ihr das begriffen? Alhamdulillah, ihr wart ja die ganze Zeit bei den Vorträgen dabei. Wenn ihr das nicht begriffen habt, dann habt ihr ein Problem. Ja, ein großes zwar. Ein sehr großes. Ja. Shabab, entweder ihr kommt rein oder ihr macht die Tür zu. Ihr könnt auch reinkommen, da gibt es genug Platz. Keine Angst. Okay, alles klar. Die vorne sitzen bei der Tür, ihr könnt reinkommen, inshallah ta'ala. Taib. Halas. Wir sind fertig damit. Gut? Unser heutiges Thema ist die Der zweite Teil der Shahada. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Und was das? Und was das bedeutet? Barakallahu fikum. La ilaha illallah haben wir ja schon gelernt. Wie viele Vorträge hatten wir bis jetzt? Viele. Wer weiß das? 6, 7. So viele schon, gell? Ja? Aywa. Und jetzt zu dem zweiten Teil der Shahada. Das machen wir heute mit Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Erlaubnis. Naam. Taib. Shahada tu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben letztens über das Wort Shahada gesprochen. Und was Shahada bedeutet. Dass du etwas bezeugst, dass du Zeugenstand ablegst, dass du bist Zeuge für etwas. Und Zeuge kannst du nicht für etwas sein, wenn du nicht dran hundertprozentig glaubst oder überzeugt bist. Genau wie La ilaha illallah, der erste Teil der Shahada, hat auch der zweite Teil der Shahada, Muhammad Rasulullah, auch seine Erkan. Auch seine Erkan. Was sind Erkan? Säulen. Von was? Von Muhammad Rasulullah. Von La ilaha illallah haben wir erwähnt. Al-Nafi wal-Ithbat. Das sind zwei Säulen. Oder Al-Kufru bit-Taghut wa Imanu billah. Und wir haben jede dieser Säulen präzise und detailliert erklärt. Was bedeutet Al-Kufru bit-Taghut? Al-Kufru bit-Taghut, was bedeutet das? Wenn du nicht Kufr bit-Taghut machst, bist du kein Muslim. Klingt hart, ist aber... Ja, wallah, es ist die Realität. Na? Das, was heute mit den Muslimen geschieht und was mit den Muslimen passiert in der islamischen Umma ist, was ist der Grund dafür? Al-Kufr bit-Taghut, sie haben es nicht verwirklicht. Ja, deswegen geschieht das, was geschieht. Alas? Barakallahu fikum. Erste Säule. Von den Säulen von Muhammad und Rasulullah. Wie gesagt, das erste haben wir hinter uns. Jetzt reden wir über die zweite. Der zweite Teil der Shahada. Naam. Erste Säule huwa al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alayhi wa sallam. Al-i'tiraf bi risalatihi sallallahu alayhi wa sallam. Was bedeutet i'tiraf? Anerkennen. Anerkennen oder dass du es akzeptierst. Anerkennen. Anerkennen gefällt mir. Nein, Überzeugung ist was anderes. Seine Risale. Seine Offenbarung. Nein, die Offenbarung ist nicht seine. Die Offenbarung ist Allahs. Seine Risale, seine Botschaft. Seines Prophetentums. Tums sallallahu alayhi wa sallam. Taib. Das ist die erste Säule. Derjenige, der sagt, Muhammad Rasulullah, er muss den Propheten a.s. als Rasulullah akzeptieren und anerkennen. Du musst überzeugt sein, dass Allah tabaraka wa ta'ala ihn was geschickt hat zu der Menschheit. Du musst an dieser Sache überzeugt, du darfst nicht zweifeln. Wer ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ein Mann, den Allah zu der Menschheit geschickt hat. An dieser Sache darfst du nicht, du musst... Wenn du bezeugst, du sagst, Muhammad Rasulullah, Muhammad, ich bezeuge, dass Allah ihn geschickt hat als seinen Propheten, als seinen Gesandten, der die Botschaft Gottes an uns weitergibt. Ja? Das musst du bezeugen. Was ist der Beweis dafür? Beweis sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala in Sura, ich schreibe gleich hier, Al-Fath, Nummer 29. Al-Fath, okay? Al-Fath, Nummer 29, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Muhammadun Rasulullah. Ja? Allah sagt über Muhammad, Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'ahu ashiddau ala al-kuffar. Und die, die mit ihm zusammen sind, sind streng gegenüber den Kuffar. Ruhama'u bainahum und sind untereinander barmherzig. Allah bezeugt, dass Muhammad sein Prophet ist. Zum Beispiel, wenn wir uns Orientalisten anschauen oder manche sogenannte muslimische Gelehrte, die sich zum dem Ilm, dem islamischen Ilm bekennen, sie sagen, Muhammad sagt im Koran und dann sagen sie so und so. Ja? Ja? Absolut nicht. Ja? Muhammad sagt im Koran so und so und dann erklären sie das und so. Und viele Leute lesen das und sagen, diese Ulema sind so gelehrt und sowas. Aber nur diese Aussage selbst ist ein Beweis seiner Schwachsinnigkeit. Sagt Muhammad im Koran. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu. Das werdet ihr oft sehen. Oder manche, die sagen, im Koran steht so und so. Es steht im Koran geschrieben so und so. Was ist, wie sagt man richtig? Allah sagt, im Koran. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Allahu Akbar. Die Leute, die sagen, Allah sagt im Koran, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, überliefert von Allah, zum Beispiel Hadith al-Qudsi, solche Leute nennt man in der modernen Welt, nennt man als Fundamentalisten oder Extremisten oder Radikale. Ja? Allah sagt, wenn du sagst, Allah, es kommt von Gott, du lässt überhaupt keinen Spielraum für Diskussion, für eventuelle, wie sagt man das, nein, dass wir irgendwie uns in der Mitte finden. Einigen oder dass wir näher kommen. Du, keine Kompromisse. Du sagst, Allah sagt. Und fertig. Ja, sie wollen etwas anderes. Sie wollen etwas, wobei es wird im Islam gesagt oder im islamischen Glauben oder es gibt die Meinung im Islam, dass man. Nein, Allah sagt und sein Prophet, alaihissalam, fertig. Ja. Du darfst, wenn du zeigst, dass du überzeugt bist, dass Allahs Wort Gesetz ist, dann hast du, du kannst dich nicht anpassen an diese neue Weltordnung. La hawla wa la quwwata illa billah. Kafara la'anahumullah. Diese auf jeden Fall, schreibt euch das auf. Ja? Falls irgendein Schwachkopf kommt und sagt, ja, Muhammad, sagst du, Muhammad Rasulullah. Ja? Allah sagt, Muhammadun Rasulullah. Muhammad ist Allahs Prophet, Allahs Gesandter. Allah hat ihn geschickt zu den Menschen. Ja, aber Allahu Akbar. Allah hat mir Iman gegeben und ich glaube, und dir hat er Kufr gegeben, deswegen glaubst du nicht. Das ist zweite Säule, dass du musst das Prophetentum seines Propheten, anerkennen. Zweite Säule, i'tiqad ubudiyatihi sallallahu alaihi wa sallam lillah. I'tiqad ubudiyatihi sallallahu alaihi wa sallam lillah. Du musst überzeugt sein, dass der Prophet der Diener Allahs ist. Ubudiyya. Was ist Ubudiyya? Ibadah. Dienerschaft, Anbetung, Gottesdienst. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Allahs Diener, betet Allah an. Du musst überzeugt sein, dass der Prophet Allah anbetet. Was bedeutet das? Ja? Du verneinst alle göttlichen Eigenschaften von allen. Du tust sie jedem was? Absprechen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Diese zweite Sache ist der Grund des Kufrs von Juden und Christen. Ja? Zum Beispiel, die sagen, egal was sie sagen über Jesus, sie haben Jesus a.s. was gegeben? Göttliche Eigenschaften. Sie haben Maria göttliche Eigenschaften gegeben. Die haben andere Propheten göttliche Eigenschaften gegeben. Die haben auch anderen Außerpropheten göttliche Eigenschaften gegeben. Und sie geben sie noch immer weiter. Gottes Eigenschaften, wie zum Beispiel das Verzeihen, Vergeben, Gesetze machen, Befehlen, Befolgen. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Verstehst du? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wie werden wir das formulieren in Deutsch? I'tiqadu ubudiyyatihi. Sallallahu alaihi wa sallam alillah. I'tiqad. Überzeugung. Der. Die. Ne. Seine. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Überzeugung seiner. Diener. Schafft. Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet s.a.w. betet wen an? Allah subhanahu wa ta'ala. Dienerschaft. Diener schafft. Egal. Egal, ob mit einem. Konzentrier dich nicht auf die Grammatik, Bruder. Konzentrier dich auf den Inhalt, auf den Sinn. Ja? Manche zum Beispiel, wenn man mit manchen Vollidioten diskutiert, der zum Beispiel besser Arabisch kann als du. Okay? Und du redest, du bist ja kein Araber, hast ja nicht irgendwo in einer Universität studiert, weißt du? Ja? Hast aber Akida gelernt, hast Manhaj gelernt, hast Din gelernt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und du redest mit ihm, diskutierst und machst Fehler. Halt, anstatt dass du sagst, Hada, du sagst Hasa. Ja, ja lazy. Und so wie die Ägypter halt. Und er sagt, er guckt nur auf deine grammatischen Fehler. Du sagst, ja, Regul. Ja? Konzentrier dich nicht auf die grammatischen Fehler, sondern auf den Inhalt, über den wir jetzt gerade reden. Was ist? Ja? Er will auf diese Art und Weise dich klein kriegen, bekommen, dass du deine Nerven verlierst und sagst, Verstehst du das, Barakallahu fikum? Du dich auf den Inhalt konzentrieren. Die Araber selber können nicht Arabisch. Was erwarten sie dann von uns, subhanallah, die in Europa aufgewachsen sind? Stimmt's? Allahu mustan. Aber al-muhim. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt der Sheikh, wa dalilu anna Allah wasafahu bil-ubudiyyati fi ashrafil maqamati wa minha maqamu ad-da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit schönsten Eigenschaften und unter anderem, welche ist die beste Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala jemandem geben kann, ist, dass Allah dich subhanahu wa ta'ala wie nennt. Oder besser gesagt, was ist das Stolzeste, was dir passieren kann? Was ist der größte Stolz bei dir? Die Dienerschaft. Wer will Aziz werden? Was bedeutet Aziz? Ehrenhaft, stolz, groß, stark. Du willst mächtig und stark und stolz sein und ehrenhaft, dann sei erniedrigt Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Erniedrige dich vor ihm mit deiner Dienerschaft, mit deinen Taten, mit deinen Ibadat. Weil derjenige, der ablehnt, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn was? Erniedrigen. Und er wird fi asfali safilin sein. Er wird erniedrigt sein. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Und walillahil hamd, diese Sache ist ganz einfach. Und das Stolzeste, was es gibt, ist, dass du Allahs tabaraka ta'ala Diener bist. Ja? Und so nennt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten in Surah Al-Jinn, wo er sagt, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ Und als فَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ Allah nennt ihn Abdullah. Allah nennt den Propheten Abdullah, Allahs Diener, يَدْعُوهُ um ihn zu, was? Na, Dua, zu rufen, anzubeten, anzuflehen. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Allah beschreibt den Propheten mit Abdullah, wa annahu yad'u Allah. Er ist Abdullah, Allahs Abd, wa huwa? Und Allah, Allahs Sklave, Allahs Diener, und er bittet Allah. Wie könnten wir diese Aya als Antwort an die Mushrikin, die sich zum Islam bekennen heute, verwenden? Zum Beispiel die extremen Sufis oder Rafida, die ihre Toten anbeten. Sie rufen in Dua. Sagen, oh du heiliger Fulan. Die sagen nicht heiliger, aber sie sagen, oh du. Und das ist genug. Ja? Wie könnte man diese Aya verwenden? Naam. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Das unter anderem auch, dass der Prophet, Abdullah ist, er ist selber ein Abd. Ja? Was ist ein Abd? Ein Diener, ein Sklave, ein Knecht. Der Prophet ist selber ein Diener, ein Sklave. Er ruft Allah und betet ihn an. Ja? Und du betest einen Sklaven an, einen Menschen an, der dir nichts geben kann. Ja, ja Rasulullah, Shafa, ja Rasulullah, wer das macht, ist ein Kafir. Weil die Shafa kann dir nicht der Prophet nicht geben. Wer gibt Shafa? Einzig und alleine, er entscheidet, für wen der Prophet Shafa machen wird, Yom al-Qiyamah. Aber der Prophet entscheidet nicht, für wen er Yom al-Qiyamah macht. Sondern er wird Shafa machen für den, bei dem ihm Allah erlaubt, Shafa zu machen. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Aber die Leute, ja, tun das. وَيَازِمْ بِاللَّهِ فَدْرِينَ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِيمَ الْوَكِيلِ. Naam. فَهُوَ رَسُولٌ لَا يُكَذِّبْ وَعَبْدٌ لَا يُعْبَدْ. Zusammen. Warte, was haben wir hier vergessen? Irgendwas haben wir vergessen. Aywa, die Aya. Barakallahu fikum. El? Neun. Was ist der Prophet? Kurz gesagt aus diesen zwei Aussagen. Huwa Rasulun la yukadhib. Er ist ein Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Ein? La yukadhib. La yukadhib. Yakdhib ist Lügen. Yukadhib ihn zu? Aywa. Er ist ein Prophet, la yukadhib. Er wird nicht. Aywa. Er ist ein Prophet, der nicht der Lüge bezichtet wird. Es? So? Kurz gesagt, du glaubst dem Propheten alles, was er dir sagt. Ha? Wa? Und? Abdun, la yu'bad. Und ein? Ein Diener Gottes, der nicht angebetet wird. Und er ist ein Diener, kein Angebeteter. Ja. Er betet Allah an und wird nicht angebetet. Er ist ein Mensch, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Das ist in Bezug auf die Ehe. Auf die Säulen. Zwei. Ja? Anerkennung seiner Risala und Überzeugung, dass er Allahs Diener ist. Ja? Hat keine göttlichen Eigenschaften. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Die Sufis, die sagen Muhammad Rasulullah, aber hier mit dem haben sie ein Problem. Sie tun den Propheten rufen, sie tun den Propheten Sajda machen. Es gibt solche. Ich habe Wallahi, ich habe Rafida gesehen. Iraner machen das. La'anahumullah. Ja? Die gehen außerhalb von Moschee. So ist die Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. So. Okay? Da ist Qibla. Okay? Da ist okay, schaut jetzt her. Hier kommt dann das Zimmer des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Hier ist Omar, Abu Bakr und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Okay, da ist Babu Salam. Ah, die Mushrikin, Schia aus Iran, sie gehen? Die gehen auch dorthin. Sicher, die haben ja ein Abkommen mit Saudi-Arabien. Sie haben extra Flugzeuge. Jumbo Jets, ja, sie kommen direkt von Teheran nach Medina. Ja? Das ist richtige, richtige große Business, aber egal. Ich habe eine Frage, warum ist eigentlich ein Grab in einer Moschee? Wir kommen zu dem Thema, inshallah, ein anderes Mal, jetzt sind wir bei diesem Thema. Die Rafida, die Schia, sie gehen hier außerhalb der Moschee und drehen sich in diese Richtung um und beten so, Richtung Kabur des Propheten Salam. Sufis habe ich gesehen, da sind überall Türen. Hier und hier und hier und hier und hier. Die kommen, Pakistaner, Afghaner, Bengalen, Inder, keine Ahnung. Sie drehen sich Richtung Grab. Er steht hier ganz hinten irgendwo am Ende des Harems. Anstatt dass er sich Richtung Kibla umdreht, er dreht sich so Richtung Grab des Propheten, in diese Richtung so und macht Dua. Ja? Geld. Ja? Wenn du Geld hast, darfst du der größte Kafir der Welt sein. Keiner wird. Wieso haben sie Kadyrov erlaubt, dass er in Kaaba reinkommt, um die Kaaba zu mit einem Tuch zu reinigen? So. Kadyrov. Kafirov. Ja? Ihm haben sie das erlaubt. Ja, Politik, Habibi. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ إِنْ شَاءَ. Und wenn ihr Angst habt, also vorher sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ. Die Mushrikin sind Schmutz. Schmutz, Najasa. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. Und sie dürfen der Kaaba nicht einmal in die Nähe kommen. بعد عامهم هذا, nach diesem Jahr. In der Zeit des Propheten Salama. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine letzten Worte bevor er starb, sagte: Achrijul Mushrikina min Jaziratil Arab. Vertreibt die Mushrikin von der arabischen Halbinsel. Ja? Danach, Allah subhanahu wa ta'ala warnt die Muslime einerseits, andererseits verspricht er ihnen: ja, wenn wir den Mushrikin jetzt ab diesem Jahr verbieten, dass sie Kaaba besuchen. Weil wenn die Mushrikin kommen, Kaaba zu besuchen, was machen sie? Sie bringen Geschenke und bringen Kohle und bringen Schlachttiere und bringen und... Ah, das ist Business. Business für die Bewohner von Mekka. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen, ihr braucht das Ganze nicht. Ihr braucht von den Mushrikin nichts. Sie dürfen ab diesem Jahr nicht mehr zu Mekka kommen. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً. Wenn ihr Angst um das Vermögen habt, wenn ihr Angst vor der Armut habt, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. Allah wird euch von seinem Reichtum geben. Ja? Erlaubt den Mushrikin nicht zu kommen. Nicht mehr nach Mekka. Allah wird euch versorgen. Ja? Aber die saudische Regierung, sie erlaubt jeden Kafir. Ja? Wallahi wäre ich der Präsident von der arabischen Halbinsel, von Mekka. Ja? Würde jeder, der Hajj machen möchte, er muss einen Kurs in Aqidah belegen, bevor er Hajj kommt. Ja? Wallah. Ja? Wir haben jetzt Muslime überall auf der ganzen Welt. Wir haben in Amerika, Südamerika, Nordamerika, wir haben in Europa, diese ganze Russland. Überall haben wir unsere Merkels, unsere Botschaften. Botschaften, gell? Botschaft. Ja? Islamische Botschaft in Wien. Willst Hajj machen? Organisation, du gehst Botschaft, sagen kein Problem. Es gibt mehrere solche. Wir haben unsere Merkez, wie sagt man Merkez, solche Zentren für Aqida lernen. Du musst bringen Shahada, dass du gelernt hast, Tauhid, dann kannst du einzahlen und gehst du Hajj. Wenn du nicht gelernt hast, Tauhid, geht nicht. Was will ein Mushrik in Mekka? Und es gibt sehr viele, Wallah. Ich habe sehr viele gesehen. La hawla wa la quwwata illa billah. Sie machen Tawaf und Kaaba und rufen, ja Ali, ja Hussein, ja Hussein, ja Maulaya. La, ja. Wallahi, neben Kaaba, subhanallah. Ja. Allah muss dann. Es gibt auch andere Schwachsinnige, sie rufen niemanden. Sie gehen. Willst du mein Auto? Mein Schlüssel? Allah muss dann. Ist das meine Jacke? Das ist nicht meine Jacke. Jetzt Schlüssel von M3 oder sowas. Ayo, Shukra. Wo sind wir stehen geblieben? Ah, pfeifen wir jetzt auf diese Mushrikin, die interessieren uns nicht. Tun wir uns auf unsere Ders konzentrieren. Du hast gesagt, wieso ist ein Kabur in der Moschee? Der Kabur ist nicht in der Moschee im Sinne, dass da ein Grab war. Da war ein Grab. Dann haben sie eine Moschee drauf gebaut. Nein. Sondern, das war überhaupt nicht Moschee. Moschee war das. Hier. Und das war eine Tür. Der Prophet ist aus seinem Zimmer, also die Wohnung von Aisha, ist einfach in die Moschee reingekommen. Aber später dann, sie haben die Moschee, wie heißt das? Vergrößert, vergrößert, vergrößert. Und dann haben sie auch hier eine Vergrößerung gemacht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Diese Gräber, die... Wallahi, Habibi, wäre ich damals der Ingenieur dort gewesen. Ja, oder jemand anderer. Aber es ist so, wie es ist. Okay? Jetzt ja gar nicht von der Lage. Es ist jetzt, die Lage ist so, wie sie ist. Und Allahu Mustan. Ja. Auf jeden Fall einige Khulafa in der islamischen Geschichte, wenn der Grab des Propheten Salam so steht, nein, er kann gar nicht so stehen, sondern er kann so stehen, Richtung Kaaba, weil Qibla ist in diese Richtung, okay? Dann steht der Grab. So, haben sie solche Mauern gegeben, solche Mauern, okay, dass man nie direkt zum Grab also betet, okay? Und dann gibt es noch eine solche Mauern. Zum Beispiel, wenn du durch dieses Gitter reinguckst, du kannst den Grab gar nicht sehen, weil es sind überall rundherum Mauern, okay? Einmal, es war irgend so eine türkische Firma in Medina, um die Moschee irgendwas zu renovieren, zu reinigen und so, und irgendein Türke, Miskin, keine Ahnung, was mit ihm war und so halt. Ja? Er war oben auf dem Dach. Von oben, zum Beispiel hier oben, ist es nicht bedeckt, es ist offen, ein Loch, okay? Und er ist gekommen und hat von oben reingeguckt und den Grab des Propheten gesehen. Und ihm wurde schwindelig vor der ganzen Ekstase oder wie man das nennt, keine Ahnung. Ja? Aufregung, ja. Er ist in Unmacht gefallen. Ja. Und Allahu Alam, was mit ihm passiert ist, als er zurückgekommen ist nach Türkei. Sie haben ihn sofort zu einem Wali erklärt. Er hat den Grab des Propheten mit eigenen Augen gesehen. Ja. Dann sind wahrscheinlich die Nachbarn gekommen, haben seine Augen geküsst. Seine Mubarak-Augen. So ist das, die Leute sind wahnsinnig. Okay, was haben wir erwähnt hier? Die Säulen. Wie sagt man Säule auf Arabisch? Esch? Rücken. Säulen, Erkan. Rücken. Eine Säule, ihr wisst, was Rücken ist. Ja, diese ganzen Säulen, auf dem etwas gebaut wird. Ja? Ein Fundament. Nee, nein, Fundament ist das unten. Darauf wird auf dem Fundament. Aber das sind die Säulen, auf dem steht. Diese Tragesäulen, okay? Die stärksten Säulen, okay? Zum Beispiel viele dieser Wände könnte man einfach wegreißen. Das Haus wird nicht stürzen. Ja? Aber manche Stellen, manche Säulen, manche ganz besonders Rücken erkennen in diesem Sinne. Was ist auch ein anderes Wort für Rücken? Rücken. Rücken oder Sawiye, wie man sagt auf Arabisch. Rücken ist diese Ecke dort. Ja, diese Ecken. Okay, das ist auch Rücken. Wenn man zum Beispiel das zerstört hier, okay, diese Säulen, diese starken Säulen, was passiert? Aywa. Ja, Säule. Alles? Haben wir erwähnt, Säulen, Barakallahu fikum. Und jetzt erwähnen wir die Shurut. Also der Sheikh erwähnt hier Shurutuha wa Muqtadiyatuha. Ja? Shurut, was? Voraussetzungen oder Muqtadiyat. Na, was heißt der Muqtadi? Yaqtadi Shay. Es führt zu etwas. Ja? Zu was führt dieser Muhammad Rasulullah, wenn du bezeugst? Sagst, ich bezeuge einen Muhammad Rasulullah. Zu was führt das? Das, zu was, wie nennt man das? Es führt zu, dieses, es führt zu, wie nennt man das? Vergiss es, wir schreiben einfach Schurut. Schurut. Schurut, oder was haben wir gesagt? Voraussetzungen. Voraussetzungen. Und es sind vier. Vier Schurut. Und das ist sehr wichtig. Wenn man das auf Arabisch lernt, ist es super. Kleine Kinder lernen das in der Schule, zum Beispiel auf der arabischen Halbinsel. Ja, diese Sachen lernt man in der Schule, die wir jetzt lernen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Erste Sache. Tasdiqu fima akhbar. Ja, wenn du Muhammad oder Rasulullah sagst, erster Schritt ist das Tasdiqu fima akhbar. Tasdiqu fima akhbar. Dass du glaubst an das, was er uns berichtet. Ja? Glaube an was? Seine? An seine Botschaften oder Berichte. Botschaft, wie man sagt, ist es allgemein. Ja? Und einzelne Sachen, der Professor sagt ja, es gibt Strafe im Grab. Ein Haber, was ist Haber? Nachricht, Botschaft, Nachricht, Bericht. Der Professor sagt ja, ein Engel kommt und zieht dir die Seele raus aus dem Körper. Ja? Der Professor sagt ja, Yomul Kiyama gibt es ein See, wo man Wasser trinkt. Der Professor sagt, im Jahannam gibt es Schlangen so dick wie Kamelhals. Hals von einem Kamel. Ja? Es gibt so ein Skorpion so groß wie ein Kamel. Wenn er dich sticht, 40 Jahre spürst du die Schmerzen und den Gift in deinem Körper. Ja. Das Diku Fima Akbar. Ja. Glaube an das, worüber er berichtet. Worüber er, sallallahu alaihi wasallam, berichtet. Und das ist eine wichtige Sache. Derjenige, der sagt, Muhammad oder Rasulullah, aber er glaubt nicht an das, was der Prophet berichtet, ist was? Ein Mukadhib, nicht Musaddiq. Er glaubt nicht, sondern Mukadhib, einer der ist. Er, ja, groß. Er, sallallahu alaihi wasallam, soll ich klein schreiben? Sicher nicht. Ja? Ich weiß, es ist egal. Ich schreibe trotzdem groß. Ja? Zwei. Ah. Achso, ich bin dran. Ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Ah. Ah? Eh? Ta'atuhu fima amar. Ta'a gehorchen fima amar. Was er befehlt. Wie können wir das formulieren? Gehorsamkeit? Befolgen. Seiner sallallahu alaihi wasallam Befehle. Wajtinabu ma naha anhu wa zajr. Dritte Sache. Wajtinabu ma naha anhu wa zajr. Nicht Jezer. Wir haben letztens gesagt Jezer. Ja? Was bedeutet Jezer? Jezer. Eine Karotte. Nicht Jezer. Zajr. Ja? Zajr, etwas tadeln. Etwas für schlecht erklären. Esch, wajtinabu ma naha anhu wa? Aywa. Fernhalten. Hallo, jemand hat Telefon läuten lassen. Fernhalten von? Er? Verboten hat. Wir reden über Glaube an Muhammad. Ja? Viele Leute Nicht, dass sie das nicht praktizieren. Sie kennen es nicht einmal, um es zu praktizieren. Messakin, Juhal, haben keine Ahnung vom Islam. Zombies. Aber sind immer bereit, ihr Maul aufzureißen, wenn es sich um uns handelt. Das sind Extremisten, das sind über... Ja, Rabbi. Ja? Hätten sie eine Ahnung vom Islam, dass sie dann kommen, um uns zu kritisieren und wir diese Kritik annehmen von einem Alim, von jemandem, der gelernt hat, um uns zu kritisieren wegen unserem... Es gibt genug zu kritisieren, das stimmt. Und das müssen wir schon zugeben. Es gibt viele Sachen bei uns, die... Was? Kritik? Die Kritik verdienen, Habibi. Viele Sachen, vieles Benehmen von den Brüdern. Man muss sie wirklich kritisieren für ihr Benehmen. Egal, ob es ihr Benehmen in der Moschee, ihr Benehmen auf der Straße, ihr Benehmen zu Hause, ihr Behandeln gegenüber ihrer Familie, der Eltern, der Geschwister, der Brüder, der Ehefrau, der Kinder und so weiter und so weiter. Ja? Die falsche Einstellung zu Muslimen, die falsche Einstellung zu Kuffar, die falsche Einstellung zu Ilm, die falsche... Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Na? Wir verdienen schon Kritik in vielen Sachen. Na? Aber Kritik von jemandem, der sich auskennt, aber jemand, der diese Sachen nicht kann, er kennt die wichtigsten Sachen nicht im Islam. Von so einem wollen wir nicht, dass er uns kritisiert. Geh, lern zuerst, wie man Muslim wird, dann kannst du uns kritisieren. Aber du bist noch Muschrik, hast Schirkiyat, ja? Den Kufr erklärst du für gut und die Sunna erklärst du für Fanatismus und Extremismus. Von dir, du kannst uns nichts beibringen. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Aber dass wir Kritik verdienen, Alhamdulillah, genug, stimmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Zustand verbessern. Unser Adab gegenüber Allah. Was ist Adab? Benehmen, Verhalten gegenüber Allah. Unser Benehmen, unser Adab. Wo ist unser Adab in Bezug auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam? Unser Adab in Bezug auf Ilm, haben wir gesagt. Auf alles, subhanallah. Manche Leute haben nicht einmal Adab in der Moschee. Manche Leute haben nicht einmal Adab und sie stehen vor Allah, subhanahu wa ta'ala, im Gebet. Ja? Zum Beispiel, dass man sich schön anzieht, ja? Dass man sich schöne Kleidung anzieht, das gehört zu Adab. Ja? Schöne Kleidung zieht er sich nur an, wenn er sich mit Kuffar trifft. Da muss er schön aussehen. Abgeschleckte Haare, schön alles, picobello, mashallah, dass er ja nicht bei einem Gesprächstermin lange Nägel sieht oder keine Ahnung. Nein, nein, alles muss passen. Okay? Ja, vielleicht ist er irgend so ein Modefreak, er geht und kauft sich irgend so einen Markenparfüm, damit er diesen Trottelchef beeindrucken kann. Ja. Aber wenn er in Gebet kommt, egal. Es sieht aus, Allahu Akbar. Ja. Unglaublich. Er hat kein Adab. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Es gibt viele Sachen, die wir schon kritisieren müssen, uns selber. Und ehrlich gesagt, das ist eine Rahma von Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn jemand kommt, der uns kritisiert. Wisst ihr das? Ja? Wenn jemand kommt, der dich kritisiert, einer mit Ilm, dann ist das, kannst du nur sagen, Alhamdulillah, der dich geschickt hat. Ja? Weil er zeigt dir deine Mängel, er zeigt dir, wo dein Problem ist, wie ein Arzt. Ja? Geh mal zu einem Arzt und lässt dich checken. Und er sagt zu dir, deine Knochen sind kaputt, deine Gelenke sind kaputt, deine Lunge ist kaputt, das ist, und du hörst, was ist mit dir? Du tust mich jetzt die ganze Zeit hier niedermachen. Mein Körper und sowas. Ja? Nein, du sagst, er sagt, du siehst überhaupt nichts. Auf diesem einen Auge siehst du nur 50%, auf der anderen siehst du 70%. Und er sagt, was ist mit dir? Wieso redest du so über mich? Und willst du mich niedermachen? Nein, du sagst, danke, möge Allah dich belohnen, du hast mir wirklich geholfen. Aber du kommst und sagst jemandem, was der in Bezug auf seine Religion, dass er keine Adab hat, dass er wirklich auf dem schiefen Weg ist, er dreht gleich durch. Allahu musta'an. Habt ihr das verstanden? Und vierte Sache, wa alla yu'badu Allahu illa bima shara'. Wa an la yu'badu Allah illa bima shara'. Und die vierte Sache, dieser Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Voraussetzungen, dass der Glaube an Mohammed, an sein Prophetentum, ja, ist, dass der Glaube korrekt ist, müssen diese vier Sachen sein. Oder anders gesagt, wessen Mohammed und Rasulullah, wessen Shahada korrekt ist, das bedeutet automatisch, oder das führt automatisch dazu, dass er vier diese Sachen einhält, befolgt. Die vierte Sache, Allah yu'badullah illa bima shara. Allah wird nicht angebetet, außer so wie der Prophet das sallallahu alaihi wasallam vorgeschrieben hat. Ja? Allah darfst du dienen nur so, wie der Prophet dir das beigebracht hat. Vier wichtige Punkte. Ja? Du glaubst an das, was der Prophet berichtet. Ohne Wenn und Aber. Kompromisslos. Du befolgst das, was der befehlt. Sallallahu alaihi wasallam. Du hältst dich fern von dem, was er verbietet. Sallallahu alaihi wasallam. Und was er für schlecht erklärt hat. Okay? Und vierte Sache. Du betest an Allah an. Oder du betest Allah nicht an, außer... So wie es dir vorgeschrieben wurde. Aiba. So wie es der Prophet vorgeschrieben hat. Oder gezeigt. Wir müssen das präzise, kurz und klar sagen. In der arabischen Sprache ist das leicht, weil die Sprache schön und reich ist. Aber nur so zu dienen, wie es der gezeigt hat. Wie es ihm gebührt ist. La. Ja, Walid. Du bist total weg. Wie es ihm gebührt. Na, du tust den ganzen Sinn verdrehen, Allah Edik. Allah wird nur so angebetet, wie er, sallallahu alaihi wasallam, es vorgeschrieben hat. Subhanallah. Ja, gut. Diese vier Sachen, ja, zerstören die Aqida von allen Sekten, die es gibt auf dieser Welt. Ja, diese vier Sachen. Das erste, wir glauben an all das, was der Prophet s.a.w., worüber er uns berichtet. Damit zerstören wir die Aklaniyun, diejenigen, die ihrem Verstand vorzugeben über die Sunna des Propheten Sallam. Die sagen, naja, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwo auf einer Insel einen haarigen Mann gibt, der ist gefesselt an einer Mauer und hat nur ein Auge und da steht Kafir und hat Haare wie Draht und Nase wie ein Boxer. Ja. Hab mir gesagt, ein Auge. Hast du gesagt? Ja. Und ein großer Kopf. Dajjal, ja, Wallet. Den gibt es jetzt, Allah Hedik. Nein, seine Haare sind lockig, so wie Draht, so richtig, wie nennt man das, Mukshair, so richtige, feine, so lockige, weißt du, so. Er ist angekettet und eines Tages wird er freigelassen und dann wird er richtig Haus machen auf Dunya. Ha? Den gibt es auf dieser Dunya, Habibi. Ja, jetzt. In der Zeit des Propheten gab es ihn. Temim, Ich habe gerade unter Wasser. Er ist auf einer Insel. Tamim al-Dari hat das dem Propheten s.a.w. Berichtet, dass er ihn gesehen hat. Al-Muhim! Irgendein Aklani, einer, der seinem Verstand Vorsprung gibt, er kommt und sagt, Dajjal gibt es nicht, weil das sein Verstand nicht begreifen kann. Er betet seinen Verstand an. Mit dieser ersten Sache wird diese Sekte zerstört. Befolgen seine Befehle. Wir kommen inshallah ta'ala dazu. Ich hätte das jetzt machen sollen, aber Al-Muhim. Befolgen seine Befehle, sallallahu alaihi wasallam. Wer wird da eliminiert? Ja. Zum Beispiel Quraniyun oder Lala, oder diejenigen, die Befehle von jemand anderen befolgen, die sich seiner Befehle widersetzen. Fernhalten von dem, was er verboten hat, sallallahu alaihi wasallam. Oder, hier kann man auch erwähnen, die Ghafilun. Was sind die Ghafilun? Die Unachsamen. Der Prophet befiehlt, du hast keine Wahl außer zu machen. Nahi. fernhalten von dem, was er verboten hat. Wer wird damit? Die Sünder. Und das dritte, die Ahlul Bidah. Die Sachen in die Religion einführen, die für die es keine Beweise gibt im Koran und Sunna. Habt ihr das verstanden? Allahu musta'an, leider ist die Zeit vorbei, aber inshallah ta'ala, wir werden inshallah ta'ala wahrscheinlich nächstes Mal über Schirk reden. Wir haben ein bisschen über Tagut geredet und diese Messiah über Tawarit, und da werden wir auch gleich inshallah ta'ala über Schirk beginnen zu reden. Uns anschließen. Oder wir werden einige, oder das ist inshallah ta'ala besser, dass wir nächstens, ich wollte das heute machen, ehrlich gesagt. Ich wollte das heute machen, habe ich vorbereitet, auf eine moderne Art und Weise. Wir wollen ja mit der Zeit gehen, aber es hat sich nicht ausgegangen. Dass wir inshallah ta'ala erwähnen die Ayat oder einige Ayat und einige Hadithe über die Pflicht des Befolgens der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Pflicht, die Gehorsamkeit gegenüber dem Propheten alaihi salatu wasallam. Das machen wir vielleicht nächstes Mal inshallah ta'ala. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Oder wir machen es morgen. Wir machen es morgen inshallah ta'ala, wenn Pflicht Gehorsamkeit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da werden wir einige Ayate erwähnen und einige Hadith. Und wir werden erst. Aber das ist derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgt. Und die Tatsache wird ihm klar, dass er dem Propheten gehorchen muss. Halas, den hast du schon Akhlaq beigebracht. Halas? Shabab, barakallahu fikum. Akulu kauli hada, wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو